doch der Mond ist mein bester Freund. Der lässt mich nie allein. Und da schreit er allen Licht, will ich sein Diener sein. Und kann niemals etwas anderes sein.